wöchentliche Dosis an Ski und Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk auf 11,7. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn heute nicht der 5. März ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Daniel. Hallo, guten Abend. Wir haben gerade gehört, das Lied von... Die Bullen. Die Bullen, ja. Die Bullen kommen. Genau, es ist irgendein Lied, was ich jetzt von der neuen Platte von denen rausgesucht habe. Die ist jetzt kommt jetzt raus oder ist gerade rausgekommen auf Gunnar Records oder Gunnar Records, keine Ahnung. Gunnar wahrscheinlich. Und die heißt Die Bullen kommen, hier kommen die Bullen. Ja. Und die Band heißt Die Bullen. Ja, und die haben auch originellerweise auch immer diese schwarzen Hamburger Polizeiuniformen an, weil die auch aus Hamburg kommen. Ja, und der Sänger fuchtelt immer mit dem Schlagstock rum. Und hast du die schon mal live gesehen? Nee, leider nicht, aber würde ich gerne mal. Ich würde mal interessieren, ob die wirklich auch diese Bullenuniformen nicht nur in diesem YouTube-Video anhaben, sondern auch in echt. Ich meine die, also soweit ich es gehört habe, haben die auch immer an. Weil es ist ja eigentlich, gab es ja mal irgendwie sowas mit Amtsanmaßung oder sowas, stimmt, ne? Ja. Wenn man so eine offizielle Uniform anhat. Ist halt die Frage, ob es eine offizielle ist. Müssen wir halt mal rausfinden. Ach so. Ja. Müssen wir rausfinden. Dafür müssten wir die Band halt mal sehen. Ja. Aber die kommen bestimmt mal nach Köln, weil es sind ja Leute von Tackleberry und Affenmesserkampf und da gibt's da die eine Köln-Connection, denke ich. Ja, Affenmesserkampf waren ja schon hier. Ja. Und du machst ja auch Konzerte im AZ Köln. Genau, ja. Hast du auch schon im Alten drüben? Ich habe auch schon im Alten in Kalk schon gemacht. Angefangen habe ich damit, ich habe heute noch drüber nachgedacht, so vor 10-12 Jahren in Darmstadt, in der Oettinger Villa. Und dann, als wir hergezogen sind, habe ich es in Wermelskirchen eine Zeit lang gemacht und dann jetzt im AZ Köln inzwischen, ja. Wermelskirchen ist natürlich eine fette Location, wie der Franzose sagt, ne? Also, das stimmt. Das ist, also, wenn so ein Laden ich habe es schon wiederholt gesagt, wenn so ein Laden in Köln gäbe, da wäre die Welt noch schöner. AJZ Bahndamm, genau. Ja. Verrückter Laden, mitten im Nirgendwo, funktioniert aber trotzdem. Ja, weil er halt einfach genial ist. Ja. Von der Aufteilung her, von der Größe her und von allem. Passt halt irgendwie in das Dorf. Das ist total verrückt. Das ist besetzt worden und aber jetzt irgendwie vor 2 Jahren oder so, glaube ich, 20-jähriges Bestehen gehabt. Und jetzt läuft immer noch. Ja, es ist besetzt, ist ja, wenn was richtig besetzt ist, dann wird es geräumt. Ja. Aber es ist ja meistens so, wenn es so als Jugendkulturzentrum läuft, dann kann die Stadt es wieder irgendwie so geltend machen als Jugendkulturstätte und kann dann wieder irgendwie damit angeben, dass sie hier was haben für die Jugend. Oh, dein Handy spinnt gerade. Ja, da geht was. Da geht was. Meinst du es nicht, mich ruft niemand an? Ja, mich ruft jemand an. Ja, genau. Müssen wir jetzt erstmal wegdrücken. Ja. So. Dick, dick, dick, dick. Direkt, genau. So, weggedrückt. Ja, also irgendwie, also so kenne ich es halt aus Mannheimer, ne? Dass die halt da irgendwie ein Jugendzentrum in Selbstverwaltung haben, schon seit 40 Jahren, glaube ich, inzwischen. Ja, sowas, ja. Und dieses Jugendzentrum zwar selbstverwaltet ist, Stadt Mannheim aber sagen kann, das ist jetzt ein städtisches, also es gilt als Jugendzentrum, kostet aber so viel wie ein Jugendtreff. Und Jugendtreff, das ist sowas, wo mittags Schüler hingehen können. Und rumhängen. Ja, so von 2 bis um 18 Uhr. Und da hockt halt nur irgendein Hansel drin, der bezahlt wird von der Stadt. Genau. Und Sozialarbeiter. Ja, genau, der hockt dann in so einem Raum mit Klo und so viel kostet im Endeffekt dann ein selbstverwaltetes Jugendzentrum. Genau, und da brauchen die dann an dieser Stelle dann auch kein anderes Jugendzentrum mehr eröffnen. Ja. Und sparen sich halt einen Haufen Flocken. Ne? Das ist ja in Darmstadt auch so. Das ist ja auch ein städtisches, bezuschusstes, selbstverwaltetes Jugend- und Kulturzentrum. Ja, weil so dann, heißt es offiziell. Weil dann immer irgendwelche Superfreaks dann rumjammern. Also, ihr kriegt ja von der Stadt, ihr seid ja gar nicht selbstverwaltet, weil die Stadt zahlt ja euch die Strom- und die Heizkosten, ihr Schweine. Ja, ne? Genau, ihr Schweine. Aber im Endeffekt ist die Stadt damit fein raus und ist eigentlich jeder gut bedient. Das ist eben, wo wir nochmal jetzt zum AZ zurückkommen, ist im AZ nicht so, auch wenn da natürlich auf der Homepage vom Kölner Stadtanzeiger, wenn es ums AZ geht, immer alle rummeckern. Mhm. Eine meiner Lieblingstätigkeiten, wenn mir mal langweilig ist, auf den Stadtanzeiger Homepage gehen und Sachen über das AZ googeln und dann findet man immer großartige Kommentare von wegen böse linke Chaoten. Ach so, böse die Kommentare, linke Chaoten, weil der Stadtanzeiger und auch der Express, die sind ja eigentlich dann eher so, meinen sie immer ganz gut. Ja, der Express mal so, ja. Stadtanzeiger ist auch mal so. Ja. Aber eigentlich ist die Presse meistens ganz friedlich. So, ja. Am Anfang vom AZ gab es ja auch noch irgendwie so Trolls, ne, die dann irgendwie gemeint haben, ja, da sind ja normalerweise, kommen da immer ja im Winter dann Obdachlose rein in diese Räumlichkeiten und jetzt müssen die draußen erfrieren. Ja, ist gar nicht wahr, aber... Ja, aber für die Presse behaupten ist immer eine gut. Tolle Story, ne? Gott sei Dank ist das nicht so. Aber das hat halt ja die Stadt zu verantworten, wo die Leute unterkommen und nicht wir, Gott sei Dank. Ja. Nee, also ich mag das neue AZ eigentlich noch lieber als das alte, aus dem Grund, weil es halt 8 Kilometer näher an meinem Wohnort ist. Und ich es näher dran habe. Ja. Und das sind 2 Stockwerke, ne? Ja, 3. 3? 3. Also ich kenne bloß das erste Stockwerk, das Erdgeschoss. Erdgeschoss, der Keller und das dritte. Ja. Erdgeschoss ist auch noch irgendwas, weil da ist nur die Kasse eigentlich immer, ne? Erdgeschoss ist die Fahrradwerkstatt und der Umsonstladen. Die sind bei den Veranstaltungen meistens nicht offen. Oder beziehungsweise der Umsonstladen ist offen, da muss man halt nur reingehen und den nutzen. Aber offiziell hat er, glaube ich, sonntags immer auf. Und die Fahrradwerkstatt hat, glaube ich, eigentlich immer auf, wenn da jemand ist. Und seit wann ist das dort jetzt? Mitte letzten Jahres war es. Also im Sommer letzten Jahres war ja wieder die bedrohliche Situation. Der Vertrag war ausgelaufen. Es gab keinen politischen Willen für das Haus. In Kalk, der Mietvertrag ist ausgelaufen. Der Nutzungsvertrag, es war ja kein Mietvertrag, sondern ein Nutzungsvertrag. Mhm. Und es bestand ja irgendwie auf politischer Ebene kein Interesse, das Haus da zu halten. Es gab ja immer... Die Menschen von der SPD, die ja da wortführend waren oder denen halt die Mehrheit da im Stadt, in diesem Ortsparlament, haben mir gesagt, das AZ passt nicht nach Kalk, natürlich. Und wir brauchen da dringend Grünfläche und... Ja, also glaub sogar die Grünen waren dafür, ne? Dass die Grünen sind umgefallen halt. Ja. Also die haben zwar mit den AZ-Leuten gesprochen, aber dann, um die Bundespolitik nicht zu gefährden, haben die halt sich bei der entscheidenden Abstimmung enthalten. Also... Und dann habt ihr das Haus, oder nicht, also die AZler haben dann das Haus grün gestrichen. Genau, so das war Grünfläche. Ein Mensch da aus der Kunst AG oder mehrere Menschen aus der Kunst AG haben das gemacht, in der Nacht- und Nebelaktion. Ich fand's sehr cool. Ja. Ist ja auch immer noch oft irgendwie im Internet geistert das Bild auch noch rum. Ja, komplett grün. Komplett grün, mit einem schönen Spruch, den ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, aber irgendwas mit Grünfläche. Ja, irgendwas mit Revolution und Grünfläche und so. Ja, genau. Ja, und dann die Sparkasse war ja so freundlich, den Umzug zu bezahlen. Das Gebäude gehört hat, ne? Genau, ja. Ja. Und ja, seit Mitte letzten Jahres ist das jetzt im Eifelwall 7. Ja, das ist zentraler in der Stadt. Das Gebäude ist ein bisschen fitter als das in Kalk, weil es ja auch länger genutzt wurde. Es gibt Strom, fließend Wasser, Heizung, das ist eigentlich ganz gut. Ist halt teurer als das in Kalk, aber auch das in Kalk war teuer, das zu nutzen, weil es halt so ein Riesengebäude war. Ihr müsst es jetzt selber bezahlen, oder was zahlt ihr daran? Wir bezahlen Strom, Wasser und so, was man halt bezahlt. Die Nebenkosten. Ja, aber ich meine, das Bier ist das Selbstkostenpreis, mehr oder weniger. Ja. Und Eintritt ist jetzt mit 5 Euro ist jetzt auch nicht viel zu holen, weil da müssen ja noch 3 Bands spielen. Genau, ja, das ist ja. Also. Ist immer so, dass. Ja, das ist meistens halt. Ist das ein Förderverein oder sowas? Es gibt einen Förderverein. Den gab es aber auch schon in Kalk. Das ist, glaube ich, derselbe. Ja. Und es wird versucht, also durch die Verkäufe von Getränken halt die Kosten zu tragen, und das tut's Gott sei Dank auch. Das ist ja immer, im Endeffekt sind ja nicht nur Konzerte, sondern auch irgendwie Kneipenabend, Infoveranstaltungen und so, und dann wird halt immer was verkauft, mal Essen. Fokö ist auch immer noch sonntags, am ersten Sonntag im Monat oder so, glaube ich. Wenn man sich über die Termine informieren sollte, sollte man am besten auf die Homepage von AZ gehen oder auf den Kalender gucken. Die haben einen sehr guten Kalender, den kann man sich ja irgendwie anklicken, und dann plötzlich hat man sein Smartphone voll mit Terminen. Genau, das habe ich nämlich gemacht. Genau. AZ-Köln.org ist die Homepage. Jeden Tag irgendwas los. Ja, das stimmt. Und jeden Tag sehe ich dann die Termine, irgendwie Fahrradwerkstatt oder irgendwelche Treffen halt. Ne? Ja, genau. Dafür ist das Haus ja da, um es zu nutzen. Ja. Das wollen die ja die Politiker nie wahrhaben. Das sind immer so die standardpolitische Argumentation. Da sind doch nur Jugendliche, die mit Stromgitarren rummachen, aber es entspricht ja nicht der Wahrheit. Ja, ich meine, Köln hat ja angeblich 1 Million Einwohner. Ja, angeblich. Und dafür ist es ja ein Platz, wo halt sowas funktioniert oder ne, ist eigentlich fast zu wenig. Zu wenig, ja, ja. Stimmt. Aber wie kann man bei euch mitmachen? Indem man theoretisch gibt es am 4. Sonntag im Monat immer das offene Forum. Da soll eine Art Infoveranstaltung für interessierte Menschen sein. Die können dann da hinkommen. Da werden aktuelle Themen vom AZ besprochen. Und es gibt auch eine Interessierten-AG für Menschen, die Interesse haben, am AZ mitzuarbeiten. Ich habe jetzt aber links überhaupt keine Ahnung, wann die sich treffen. Das kann man, glaube ich, azkalk.de, genau. Und dann azköln. .org, ja. Ja, genau. Genau, da müsste, oder halt, wenn man einfach, wenn Veranstaltungen sind, ins Haus kommt, da müsste im Flur hängt ein Plakat, wo das alles draufsteht, wie die Interessierten-AG funktioniert. Mhm. Oder dienstags wenn Kneipenabend ist, mal jemanden ansprechen. Habt ihr auch noch Platz für Gruppen? Also wenn jetzt irgendwie so eine, fällt jetzt nichts ein, irgendwelche Yoga-Punks oder sowas. Ja, die Yoga-Punks sind schon drin im Sportraum. Der Sportraum wird sehr gut genutzt, aber theoretisch gibt es da Gruppenräume, die man nutzen kann. Ja, es sind natürlich jetzt nicht der irgendwie Taubenzüchterverein der CDU oder so. Die Schweineschlachter-AG. Ja, genau, die Schweineschlachter-AG. Mhm. Nee, kein Problem. Und das braucht so ein Zentrum ja auch. Leute, die das aktiv nutzen, die es mitgestalten wollen, das ist immer das Hauptproblem, glaube ich, dass man anfangs immer nur zum Hinkommt und konsumiert. Oder so war das ja bei mir auch. Ich bin ja auch nicht von heute auf morgen irgendwie Konzertveranstalter oder jemand geworden, der Konzerte mitveranstaltet, sondern man geht als Erster immer als Besucher zu einem Ort und lernt dann irgendwie nach und nach da Leute kennen, und dann spricht dann halt mal jemand an, hier, ich mache dann dein Konzert, willst du nicht mal mithelfen? Na gut, du hast auch schon in Darmstadt, ne? Ja, genau. In der Oettinger Wiener hast du Konzerte veranstaltet. Da habe ich schon mit angefangen. Da hast du schon das Handwerkszeug mitgebracht. Ja, das Erste ist ja immer mal, mach mal Theke oder mach mal Kasse und dann traut man sich irgendwann mal auch mal so einen Musiker anzusprechen, merkt dann, dass das einfach auch nur so ein ganz normaler Typ ist, der auch nur gerne Bier trinkt und am Wochenende mal Punkrock macht oder so. Oder ja, man braucht kein 3-Meter-Iro, das ist alles bunt gemischt an Leuten. Das stimmt. Meistens so zwischen, ich schätze mal so zwischen 20 und 25 auch viele, ne? Ja. Also immer sehr junges Publikum eigentlich. Gott sei Dank, ja. Ja. Also ist auch bunt gemischt jetzt. Ja. Kommen auch wieder Ältere, oder was heißt wieder, aber jetzt letztens bei Kickit war es ja was so bunt gemischt, dass man sagen kann, war eigentlich. Also mich hat noch keiner dumm angeguckt, nur weil ich über 40 bin. Ich auch nicht. Sagen. Ich bin zwar nicht über 45, aber mich hat auch noch keiner dumm angeguckt, Gott sei Dank. Ja, wir spielen, was ist das nächste Konzert? Sonntag, Vowels aus Dresden mit Minutes und Bloodstains, und dann machen wir mal Minutes. Ja, Mädels, wo kommen die her? Düsseldorf, glaube ich. Auf Düsseldorf? Düsseldorf, Niederrhein, irgendwo vom Rhein. Auf jeden Fall. Ich glaube Düsseldorf. Ja, wie schafft man es eigentlich? Also es gibt ja unendlich viele Bands, ne, die in Köln auf jeden Fall mal, wenn sie eine Tour durch Deutschland machen, spielen wollen. Und hier ist es ja wirklich schwierig, weil in Sonic Ballroom kommst du ja eigentlich nur rein, wenn du irgendwie dich ein Jahr vorher irgendwie auf die Warteliste setzen lässt. Nicht? So krass? Ja. Okay. Also ich glaube, die Konzerte für dieses Jahr sind schon weg. Wahrscheinlich. Du bist jetzt irgendwie die Kracherband und dann schmeißt du eine andere raus. Du musst da unbedingt spielen, ja. Ja, aber ansonsten als mittlere, kleinere Band mit Leuten, die vielleicht so 80 Leute ziehen, ist es unheimlich schwierig. Ja, das glaube ich. Ja. Also jetzt also, für mich wäre das so, du musst halt die Leute anfragen, irgendwie mit E-Mails nerven und dann brauchst du jemanden, dem das gefällt und dann muss dann noch der Termin frei sein und dann sollte das funktionieren. Prinzipiell läuft es natürlich auch immer über Kumpels oder Freundschaften, von wegen, ich habe hier eine Band, lass die doch mal spielen. Und ja klar, meistens läuft so. So muss es noch, oder es ist halt... Also wenn jetzt einer auf die az-koelen... Genau. Org-Seite geht und da ist irgendwie eine E-Mail-Adresse, Kontaktadresse. Mhm. Wo landet dann diese E-Mail irgendwie? Prinzipiell... Bei irgendeinem Verwirrten? Also brauchen wir erstmal gar nichts hinschreiben? Oder nee, glaube ich nicht. Normalerweise sollte die bei der Veranstaltungs-AG landen. Ja. Und wenn die jemanden wissen, die das selber machen würde, dann wird das an denen weitergeleitet. Die arbeiten das dann so jede Woche mal ab. Ja, ich hoffe Tag für Tag. Achso. Kommt, glaube ich, schon ziemlich viel. Ja, ich weiß nicht. Ja. Und dann wird es an die Keller AG weitergeleitet, weil für den Keller ist ja der Keller im Moment ja der einzige Raum, wo man größere Veranstaltungen machen kann. Mhm. Und dann, wenn sich dafür jemand interessiert, dann reagiert da jemand drauf. Oder jetzt kommt die übliche Newsletter-Quatsch von Label XY und dann siehst du, cool, die Band wollte ich schon immer mal machen und dann schreibst du Label XY und dann, wenn das Label nicht irgendwie sagt, ja, wir brauchen 700 Euro fest plus Kaution, plus bla bla. Kann ja auch mal vorkommen. Meistens läuft so Pennplatz und Kasten Bier, oder genau, was? Genau, ja, Pennplatz, Essen, Spritkohle so. Ja, wenn es gut läuft. Ja, nee, das sollte drin sein, eigentlich, so Spritkohle oder zumindest, das ist so das Mindeste, was, und dann, wenn es irgendwie gut läuft, kann man denen ja auch ein bisschen mehr Kohle geben und da freut sich ja auch jeder drüber, so, wenn er nicht irgendwie, ja, hier habt ihr 20 Euro, jeder kriegt zwei Pullen Bier und noch was zu essen. Aber es muss man halt immer gucken, wie viele Leute so kommen. Ja. Es läuft eigentlich ganz gut so. Lief im alten AZ gut, läuft im neuen AZ gut oder auch eigentlich auch im Club scheiße oder im Privat, wenn man da mal was macht, läuft eigentlich auch immer ganz gut. Ja, der Laden ist ja halt auch, auch immer gut besucht. Ja, das stimmt. Ja, und das sind ja auch Bands, die ja eigentlich auch wie Matula, die spielen ja am Samstag, ne? Samstag, ja. Die sind ja eigentlich schon ein bisschen größer, eigentlich in Anführungszeichen, ne? Die dann im Privat spielen. Ja. Und weil sie wahrscheinlich in Köln auch nichts anderes gefunden haben und gerade auf Tour sind. Ja, oder die kennen da auch wieder jemanden. Ja, sagt, wahrscheinlich. Spielt da mal. Oder sie finden den Laden geil. Das machen auch viele Bands. Ja. Viele Bands, die sagen... Da war doch mal irgendwie Entertainment oder sowas. Ne? Das kann sein. Wie hießen die? Die Entertainment? Entertainment, ne? Ja. Die irgendwie voll berühmt waren zu dem Zeitpunkt. Stimmt. Und die wurden dann auch gar nicht angekündigt. Das war dann so eine Art Geheimkonzert. Also Geheimkonzert, ja. Und da war aber trotzdem eine Traube an Menschen davor. Ja, Wahnsinn. Oder meinst du Anti-Flag? Anti-Flag? Anti-Flag war es auch, ja. Das auch. Ja, wir haben als Hetman gespielt, unter der Hand. Ja. Ja. Ja, das sind dann so Geheimdeals. Da braucht man auch Connections für. Dann muss man die Band kennen und die Band muss da Bock drauf haben, wenn es so eine große Band ist. Ja. Zumindest. Sonst sind es meistens kleinere Bands. Wie Mülltüte aus Berlin. Ja. Die wir jetzt spielen. Die mehr Bands hat als Einwohner. Ja. Oh. das war Mülltüte. Aus Berlin, genau, jetzt. Das war jetzt ein älteres Lied von der Kassettendemo oder Kassetten-EP, die praktisch verrückterweise auch ein Stück Mülltüte, blaue Mülltüte enthielt. Und die haben jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Singles auf Hard First Records rausgehauen. Aus München ist das Label. Mhm. Und es, die waren am Anfang nur zu zweit, sind jetzt, glaube ich, haben, glaube ich, eine Dame am Synthesizer oder so dazugekriegt. Und da ist der Mensch, der da Gitarre spielt, ist der ehemalige Sänger von Bombenalarm. Der Mark heißt er, glaube ich. Ja. Genau. Ja. Würde ich gerne mal sehen, die Band, aber die spielen relativ selten, meine ich. Und wenn dann nur in Berlin oder muss man halt mal fragen, ob die mal Bock und Zeit haben. Ja, das Wochenendticket gibt es ja nicht mehr, ne? Ja, eben. Ja. Muss man immer. Wenn man nur zu dritt ist, kann man auch ein Auto nehmen, aber trotzdem, Berlin-Köln ist halt auch immer eine Strecke. Ja. Aber blöd fragen, kostet ja nichts. Ja. Ja, also die Konzerte, die du jetzt veranstaltest, die laufen dann natürlich immer auf Sympathie. So, ja. Was du gern sehen würdest, das würde ich auch gern machen. Ja, das ist so der erste Punkt. Ja. So, muss die Leute nett finden und Zeit haben und der Termin muss frei sein. Dann müssen die Zeit, oder wenn die Zeit und Bock haben, dann funktioniert das meistens relativ einfach. Oder es sind halt Bands, wie gesagt, die auf Tour sind und dann gucken wir mal, ob das in die Routenplanung mit reinpasst, weil die meisten Bands planen ja irgendwie so eine grobe Route und dann fragt man einmal, wie sieht es aus mit Köln, da passt das irgendwie rein und dann sagen die meisten, ja, wir spielen am Tag später in Belgien oder Tag später im Ruhrpott oder in Hannover und dann funktioniert es einigermaßen. Ja, wie ist so dein Musikgeschmack? Also, weil da läuft ja auch ziemlich viel Musik, die man nicht so zusagt. Das ist so, wie nennt man das? Krass, also so Geschreie ne? So hartes Geschreie. Also ich will wie mich zum Beispiel bei Minutes, da gibt es ja noch die andere Band, die habe ich mir auch irgendwie angehört, die da noch spielen. Vowels, ja, wo nur rumgeschrien wird, ne? Ja. Kann das sein? Kann sein, ja. Das ist so Straight Edge, Hardcore, ja, Power Violence, also oder wie auch immer. Ich hätte ja keine Probleme in so einer Band mitzuspielen. Ja. Aber ich wollte nicht auf der anderen Seite der Bühne stehen und mich anschreien lassen, sondern dann lieber schreien. Ja, stimmt, das ist ein interessantes Wechselspiel. Nee, ich finde das ganz gut. Puh, ja, Musikgeschmack ist bei mir eigentlich relativ gemischt. Also ich habe auch mal Phasen, wo ich mal irgendwie Ska höre oder kommt drauf an, wie man so gelaunt ist. Aber ich habe, ja, das sind so Phasen, würde ich glaube mal sagen. Also ich hab mit Deutschpunk angefangen, dann immer so ein bisschen Pop-Punk. Ja. Und dann hat man halt immer ja, so Straight-Punk. Politische Zentren haben ja immer so diesen Ruf weg im Voraus, so dass die und die Band da auf keinen Fall spielen darf, weil da irgendwie, die haben ja Texte, die sind ne? Ja, das muss jeder mit sich selber ausmachen, würde ich sagen. Gibt es da eine Diskussion bei euch? Oder gab es da mal Diskussionen in letzter Zeit? Wenn dann, nur intern, würde ich sagen. Ja, aber gab es da mal so irgendwie, wo ihr gesagt habt, nee, die lassen wir lieber nicht laufen? Würde mir jetzt nichts einfallen. Also Richie und ich, wir haben ja uns vorgenommen, wir wollen irgendwann mal in 2, 3 Jahren wollen wir eine Band gründen, die sich Rassenschande nennt. Allerdings, um auch dann mal im AZ Köln zu spielen, nennen wir uns dann Rasselbande. Ich glaube, das funktioniert auch mit Rassenschande, wenn man weiß, dass es nicht ernst gemeint ist. Ja, ja, aber das ist ja, das kann man ja meistens nicht so, so rüberbringen, ne? Weil man will ja auch nicht sagen, es meint es ja nicht so ernst. Ja. Na, deshalb wollen wir dann uns Rasselbande nennen, allen Diskussionen aus dem Weg zu gehen und auf jeden Fall an die Charts zu kommen. Ja. Schnell in die Charts. Ja, schnell in die Charts. Schnell wieder raus. Und schnell. Das funktioniert heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Punk-Bands in den Charts. In den 80ern gab es das heutzutage nicht mehr. Oder? Ja, das kommt drauf an, wie du Punk definierst. Achso, ja. Also, das ist, schwierig, das ist eigentlich egal, ne? Ja, stimmt. Schwierig. Ja. Muss ja jeder für sich selber wissen. Ob das noch Punk ist. Fragt ja auch diese berühmte Band aus Berlin, die sich für die beste Band der Welt hält. Ist das noch Punk? Ja, das spielen wir jetzt nicht. Ach so, spielen wir auf keinen stimmt, Fall. Ja. Ja, die waren aber noch nie Punkrock und das fand ich einmal. Ja, aber das haben sie auch nie behauptet von sich, nie irgendwie das sich auf die Fahne geschrieben. Und dann ist ja gut. Ja. Dann war das auch kein Missverständnis und es fühlt sich niemand auf den Schlips getreten. Zum Glück. Ja. wollen wir ja nicht hier bei Bogoradio im Bermudafunk, dass sich irgendjemand oder irgendjemanden, jemand ist auch Frauen damit dabei. Ich glaube, dürfte geschlechtsneutral sein. Ja. Wie sieht es eigentlich aus? Ist es, ich bin ja hier so in meinem Elfenbeinturm, ne? Ich kriege ja gar nichts mehr sehr mit. Sehr schöner Elfenbeinturm. Kriege ja gar nichts mehr mit und ich habe gehört, es gibt eine neue, das hat mir wieder einer erzählt, so eine unbestätigte Quelle, der alles Mögliche glaubt, was er irgendwie sieht. Dass es jetzt eine neue Gender-Bewegung gibt, wo Frauen sich mit Männernamen ansprechen. Da habe ich noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Also bin ich nicht der Einzige. Aber warum sollten Frauen sich mit Männernamen ansprechen? Ich habe es nicht verstanden. Verstehe ich auch nicht. Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte bei... Der war da auf dem Oma-Hans-Konzert. Und da war irgendwie... Da ist ihm das passiert. Interessant. Ja. Weil die Band Oma-Hans heißt, oder... Vielleicht. Aber die machen das wahrscheinlich auch mit Absicht. Wahrscheinlich war es wieder ein Witz. Oder ist das Kunst? Wahrscheinlich war ein Witz, den alle kapiert haben. Außer er. Ja, wahrscheinlich. Das ist auch nicht so gut. Ja, ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Keine Angst. Niemand wird verraten. Niemand wird verraten hier, ne? Niemand wird bloßgestellt. Heute machen wir eine ganz, ganz schöne Sendung ohne, mit Harmonie und sowas. Das ist gut. Ja. So. Du hast noch ein paar andere Lieder mitgebracht. Genau. Was um jetzt wieder in den Werbeblock zu gehen. Ja. 15. März im Privat Blank Pages aus Berlin. Wieder aus Berlin, ja, klar. Ja, coole Bands kommen immer aus Berlin. Wir haben so viele Bands da, ne? Ja. Die wissen echt gar nicht, wohin. Wohin? Immer nach Berlin. Weil Berlin ist auch cool. Ja, war schon damals, als ich wollte ja auch wäre beinahe nach Berlin gezogen, anstatt nach Mannheim. Das würde ich niemals wollen. Nee, damals, da war noch die Mauer zu. Damals war noch die Mauer zu und dann war es irgendwie so mit dem Zivildienst, weißt du? Achso, ja. Konnte ich dann sparen. Aber dann die Flucht nach Berlin. Ja, genau. Aber dann war ich dann irgendwie, hat mir dann Mannheim gereicht. Ich nehme ja, ich bin ja so ein mittelmäßiger Typ, ne? Ja. Und Mannheim war mir dann schon. Gut genug. Verrückt genug. Ja. Und bin trotzdem ausgemustert worden, von daher. Du glücklich war ich nicht. Ja. Nur nicht? Nein, ich nicht. Ich musste noch verweigern. Ja? Wie? Ich habe so eine Verweigerung geschrieben, 2 Seiten. Eine Begründung, warum ich den Wehrdienst nicht antreten möchte. Und warum? Natürlich, ich habe natürlich gesagt. Scheiß auf Deutschland. Ja, fast nicht. Ich bin so christlich erzogen, dass ich auf keinen Fall jemanden töten will. Ah ja, die Nummer. Und so weiter. Die Nummer, genau. Ja. Hat aber funktioniert, Gott sei Dank. Gott sei Dank. War das nach der Maueröffnung oder? Ja, lange nach der Maueröffnung. Ach so, dann ging das, glaube ich, ziemlich flott. Ne? Da ging es noch. Ja. Bei mir waren sie noch ein bisschen, da wollten sie noch jeden nehmen. Ja, da hätten sie auch, glaube ich, wahrscheinlich auch noch jeden genommen, aber. Ja. Da muss man schon relativ untauglich sein, wenn man, um ausgemustert zu werden. Oder sich einigermaßen anstellen. Was auch Bekannte von mir gemacht haben. Wenn du auf bekloppt tust, dann haben die dich auch ausgemustert. Angeblich, das weiß ich. Ja, nee, man musste halt wirklich auf bekloppt machen. Ja. Habe ich auch gemacht. Hat auch geklappt. Bloß nicht zur Bundeswehr. Ja. Blank Pages. Genau, Blank Pages. Das Lied heißt Shelter. Shelter. Ja. Der Mr. L aus dem Online, aus der Online-Redaktion behauptet, dass die coolen Bands ja eigentlich aus Hamburg kommen. Da mag er wohl nicht Unrecht haben. Das kann sein. Ja. Aber das ist ja auch im Auge des Betrachters, würde ich sagen. Coole Bands aus Hamburg, coole Bands kommen aus Köln. Manche sagen, coole Bands kommen nur aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Weiß ich aber nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Das ist, glaube ich, eher ein Gerücht. Aber ja, die nächste Band habe ich jetzt extra ausgesucht. Ja. Oder wir haben sie ausgesucht. Die kommen jetzt aus Hamburg. Die kommen aus Hamburg. Ja. Und die heißen Krank. Aber darf nicht verwechseln mit der Band aus der Schweiz, aus Zürich, die auch Krank heißt. Da gibt es noch eine Band? Ja, die waren schon zweimal hier in der Sendung. Ah, okay. Ja. Das wusste ich nicht. Ich kannte die Hamburger kenne ich. Das ist, glaube ich, Leute von Band Cross. Oder die mal Band Cross waren und jetzt krank sind. Jetzt sind sie krank. Ja. Naja, gute jetzt Besserung gute an dieser Besserung, Stelle. Ja. Ja, das Lied hieß Ersatzverkehr. Interessant. Ja. Krank aus Hamburg, genau. Die Single habe ich mir runtergeladen. Bei Bandcamp, auf Bandcamp, genau. Ja. Gibt's da für Umme. Ja. Oder man kann auch was zahlen, glaube ich. Kann man zahlen, ne? Wenn man möchte, kann man das, ja. Ja, habe ich nicht. Machen, aber hab ich auch noch nie gemacht, nee. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ich denke halt immer, ich mach's nicht, weil ich muss ja nicht, weil ich mache ja Werbung für die Band. Eben. Denke ich mir dann so in meinem angedrungenen Zustand. Ich denke immer, auch wenn ich es gut finde, dann kaufe ich das eh und dann muss ich auch nicht. Achso, bist du ein Plattensammler? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also bei jemandem, wo ich dann sagen muss, ich habe keine Zeit, wenn der umzuziehen will. Genau, am besten. Ja. Ja. Genau, ja. Da will dann auch niemand mehr helfen, wenn man sagt, ich habe Schallplatten, sagen wir, oh, ja, nein. Ja, ich hab nur zwei Festplatten. Ja, ist auch gut. Mhm. Vielleicht stelle ich das irgendwann mal um. Mhm. Ja, es sind zu spät. Wahrscheinlich, ja. Wenn man einmal angefangen hat, ist es zu spät, ja, stimmt. Ja. Ja. Nee, ich habe das konsequent gleich am Anfang gemacht, als es soweit war. Von Kassetten direkt auf Festplatte. Okay, ist gut. Ja. Die ganze Brückentechnologie wie CDs und Schallplatten habe ich komplett ausgelassen. CDs, ich habe mit CDs angefangen, aber ja, irgendwann habe ich mir dann einen Plattenspieler gekauft und dann waren es halt Platten. So. Nee, da kamen die aus Erlangen, kam Anruf, wir haben das MP3-Format erfunden, sofort, ich sofort umgeschalten und super, gesagt, alles klar, dahin geht die Reise. Ja, ist gut. Aber heutzutage hat man ja eh fast nur noch Geräte, wo man eh nur MP3s abspielen. Ja, die meisten Leute, die auch Platten und CDs sammeln, was machen sie? Schmeißen ihren Computer oder ihr Smartphone an und hören sich dann irgendwas an, ne? Weil sie sind einfach zu faul, irgendwie die Plattennadel zu säubern. Ja, und neu die Platte muss man abends mal neu kaufen, das ist auch wichtig. Stimmt, ja, die geht auch mal kaputt. Ja, die nutzen sich ab. Ja. Das wissen die wenigsten. Das stimmt. Ist mir auch schon passiert. Ist die Nadel kaputt gegangen. Und dann stehst du erstmal dumm da und denkst, verdammt, wie mach ich denn das? Und dann musst du im Internet suchen, wo du sowas findest. Weil in einem normalen Geschäft, also gehst du zu Elektrofachhandel und dann gucken die dich erstaunt an, was du willst. Schallplatten, was? Wobei ist ja, Vinyl ist ja angeblich wieder total in. Mhm. Genauso wie die Kassette auch wieder total in ist. Ja, absolut. Ja, absolut. Seltsamerweise. wundert sich ja jeder drüber, aber wahrscheinlich, weil es mehr hermacht als eine CD. Ja, weil es halt auch wahrscheinlich für viele Leute, die kommen gar nicht aus diesem Alter, sondern die haben das noch, die denken irgendwie, das ist was total Okkultes irgendwie. Ja, stimmt. Ist auch immer was schön. Also ich finde, es ist ja das typische Argument von einem Vinylsammler. Aber wenn du jetzt als Konzertveranstalter eine Kassette geschickt bekommst, ja, dann stehe ich auch schon mal blöd da eigentlich, oder? Das ist was anderes, aber früher war das normal. Also früher, in Anführungszeichen, war das ja normal. Da hat man immer seine Demo-Tapes irgendwo hingeschickt. Ja. Hat irgendwie viel Geld bezahlt fürs Porto. Aber ich glaube, das macht heute, eigentlich sind es heute immer nur noch Links, lieblos hingeklatschte Links in E-Mails. Lieblos. Ohne Farbe, ohne irgendwie in Sun Comics oder sowas. Ja, oder irgendwie mit irgendwelchen tanzenden Wackelmännchen nebendran. Sondern einfach lieblos als Text. Ja, ich weiß nicht, ob es lieblos ist. Aber das ist ja so dieses Argument von wegen Schallplatten, da hat man was in der Hand. Ja. Das ist ja angeblich, das sind auch Geldanlagen. Ja, wie Überraschungseierfiguren. Ja, das sind auch Geldanlagen. Angeblich, ja. Ja. Man muss halt immer nur die wertvolle haben und dann. Fabi Hippo mit einem Arm oder so. Genau, das ist aber Schallplatten. Oder die Schlumpffiguren. Ja. Das Schallplatten sammeln ist wie Briefmarken sammeln. Das ist auch. Ja. Ja, klar, du willst halt immer die Erstpressung oder die limitierte Auflage haben und dann musst du danach suchen. Ein Bekannter von mir, der hat ja irgendwie in Amerika, USA, hat er Platten gekauft. Ja. Und hat sie von Deutschland, also so, was ich, so kleine Bands irgendwie in 1000er Auflage oder so, oder 500er Auflage, hat er dann hier gekauft und hat sie dann wieder nach Amerika wieder zurückverkauft fürs Doppelte. Okay. Also der hat ja wirklich mit diesem Plattensammler-Kult, hat er da richtig Geld verdient. Keine Millionen, aber er war selber Plattensammler, ne? Also war selber so im Business drin, in dem Wahn. Muss ein Kenner sein. Aber der hat damit richtig hat auf jeden Fall mal die Post beschäftigt. Unter anderem und den Zoll. Ja, und den Zoll. Ja. Nee, der hat es irgendwie andersrum gemacht. Das ging dann irgendwie über amerikanische Soldaten und sowas. Ja. Naja, gut. Oder amerikanische Angestellte halt. Ja, ne? Und dann ging das irgendwie am Zoll vorbei. Die Punkpost. Ja. Ja. Das ist immer noch das Beste. Weil bevor du unheimlich viel Porto bezahlst für sowas. Ja. Das muss man ja, wenn man es bestellt oder irgendwo kauft. Es sei denn, du gehst es abholen. Aber das macht ja eigentlich keiner. Mm-mm. Lieber zu Hause sitzen, online bestellen und dann warten, bis es kommt. Ich war auch schon oft am Zoll gehockt und musste irgendwie denen erklären, dass es alles nur Promo-Exemplare sind. Oh Gott, wie schrecklich. Oh. Und dann musst du den Zollbeamten die CDs einzeln auspacken, ja, und genau, die Knoten raus hier. Das geht ja gar nicht. Geht gar nicht. Aus dem Kabel. Was hast du denn da gemacht? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich dem Zollbeamten dann erklären müssen, ja, guck mal hier, da ist ja dieser EAN-Code oder wie das Ding heißt, da rausgeknibbelt. Das ist for promotion only. Das heißt auf Deutsch für Werbung nur. Nur für Werbung, ja. Ja. Und glauben die das einem? Wahrscheinlich nicht. Ja, irgendwann glauben sie es dann, ja. Ja. Verrückt, ja, genau. Dann muss man da hin. Erstmal wartet man dann stundenlang. Ja, oder muss irgendwie in so komische Zoll-Dings. Ich musste damals in Mannheim immer auf dieses Zollamt irgendwie im Hafen. Okay. Ja. Ja, da muss man warten und dann wird man da aufgerufen. Und Da darf man dann sich die CD abholen. Muss es erklären, genau. Die man ungewünscht zugeschickt bekommen hat. In Darmstadt oder in Köln war das immer so, dass man die Rechnung mitbringen muss, und um nachzuweisen, dass man was das gekostet hat, damit die halt den Zoll nachberechnen können. Redest doch einfach mal so. So rum? Ja. Nee, andersrum, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben es hier gerade, also auf der Webcam, wir haben jetzt auch gerade die Überwachungscam, die Überraschungscam. Wie ist es? Hier, drehen. Dreh, jetzt. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, nochmal. Ja, genau. So, jetzt haben wir es. Sehr gut. Ja. Auch ein Konzertveranstalterproblem. Kabel aufwickeln, abwickeln. Und diese Bier- und Nikotin-verschmierten Kabel. Nikotin ja gar nicht mehr, ne? Ist ja vorbei. Vielleicht noch so Reste, aber eher Bier und. Bier und Hundescheiße. Ja, genau. Und Stiefelschmutz. Stiefelschmutter. Ja. Wollen wir noch ein Lied hören? Am besten. Was ist denn? Problems aus den USA. Letztes Jahr auf Tour gewesen. Leider nicht hier, aber in Frankfurt haben die gespielt. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich würde sie gerne mal sehen. Deswegen spiele ich sie jetzt. Die Mormonen-Wall. Wow. Genau. Diese Sendung kann man nämlich auch bei den Mormonen hören, ne? In Utah, Mexiko. Irgendwo in einem Keller, irgendwie im 10. Stock, Untergeschoss, wird die Sendung auch immer gespeichert und bleibt dann, solange keine Atombombe auf Utah fällt, bleibt sie für ewig erhalten. Unwahrscheinlich, hoffentlich. Ja. Warum? Warum sollte man Utah bombardieren? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Weil sie viel Sand haben oder so. Ja, ich weiß nicht, ich war da noch nie. Ich war noch nie in den. Nee. Ich war zwar schon mal in Amerika, aber noch nie in Utah. Warst du schon mal in Amerika? Ja, zweimal in Florida. Typischer Touristenquatsch. Ja, Jeanshose gekauft. Genau, ja, genau. Levis Outlet. Ja. Ja, natürlich. Alles gemacht, so auch diese üblichen Disney World Quatsch. Ehrlich? Ja. Warst du in Disney World? Ja, nee. Disney World. In dem auch. Echten, originalen Disney World. Ja, original Disney World. Aber nicht auf LSD. Nee, nicht auf LSD. Hätte ich mal machen sollen. Ja, weil der Plan dann, war ja mal in Disney World, also okay. In den 80ern und haben sich vorher LSD reingeschmissen. Okay. Wir haben gemeint, das war der schönste Trip ihres Lebens. Oh Gott, das ist bestimmt verrückt. Verrückt. Nee, da war ich noch nicht mal alt genug, um in Amerika Bier zu trinken. Deswegen, wie hätte ich denn da noch Drogen nehmen sollen? Hätte ich eine Knarre kaufen können. Ja, eben. Eine Knarre kaufen, ja, aber Bier trinken, nein. Ja. Verrückte Gesetze. Ja, so ein Splatter-Video angucken, aber keine Titten. Genau. Ja, da werden Baby-Ärsche ja verpixelt. Ja? Baywatch, habe ich mal gesehen, ja. Babyärsche? Ja, ein Babyarsch am Strand. Ist auch jetzt nicht verkehrt. Ja. Können sie machen. Ist mir eigentlich auch egal. Ja. Soll jeder machen, wie er meint. Ja. Ja, du bist ja auch immer fleißig auf Facebook, ne? Genau, ja, leider. Da haben wir uns auch mehr oder weniger kennengelernt, genau. Weil du immer derjenige, der Einzige bist, der eigentlich in der Sendung wenigen. Immer, bei Facebook gibt es auch die Pogo-Radio-Seite. Genau. Wir sind die wenigsten. Kann man liken. Ich habe auch nur 1470 Links, gefällt mir, okay. Drücker, obwohl ich da seit 1900 noch was, seit Facebook gibt, eigentlich da angemeldet bin. Und ja, es gibt Seiten, wie zum Beispiel dieses Punkrock-Gedöns. Die sind zwei Wochen am Start und haben schon 1000. Gefällt mir, ne? Oder diese Kartoffel. Kann diese Kartoffel oder kann dieser Club starten, bla bla. Vielleicht auch mal machen. Ja, vielleicht. Ja. Cross-Promotion oder so. Ja, ja. Kann dieses Pogo-Radio mehr Likes, Likes haben bla bla. Als wer? Ja, weiß ich nicht. Sagen wir spontan. Keine Ahnung, als der Kölner Karneval oder. Ja, genau. Also Kölner Karneval. Ja. Das wird schwierig. Keine Ahnung. Wir werden es merken. Probieren müssen wir es. Oder Ed Hardys Funkenmariechen. Oh ja, Gott. Ja. Punkrock-Gedöns. Da klickst du auch immer automatisch auf Like, wenn die irgendwas posten. Ja. Habe ich gesehen. Stimmt, Punkrock-Ödnis. Ödnis, ja. Ja, genau. Ich sag immer Gedöns. Was hervorragender Blog, ja. Wobei ich sehe ja immer noch nicht raus, wer das genau macht. Ich habe ja auch so ein detektivisches, ich bin ja auch hobbymäßig nicht nur Pogo-Radio-Moderator, sondern auch Hobby-Online-Detektiv. Hobby-Detektiv, ja. Und das ist auch mein, so wie andere Leute irgendwie Sudoku spielen, so ist es mein Interesse, Sachen rauszufinden im Internet. Ne? Du hockst also da irgendwie in der Unterhose vom Computer und versuchst irgendwie rauszufinden, wer steckt dahinter. Wer ist das? Ja. Wer ist das? Ne? Und irgendwie habe ich, also ich bin schon nicht nah dran, aber ich weiß auf jeden Fall, die müssen aus Nordrhein-Westfalen kommen. Das ist eine heiße Spur. Quasi. In der Nähe von Köln wohnen. Okay. Ne? Ja. Stimmt. Und wie stimmt? Du weißt, was es ist? Nee, ich weiß nicht, aber die waren zumindest bei Oma Hans. Ja, behaupten sie und zumindest. Die besprechen auch immer noch so Sachen, die hier so mehr oder weniger aktuell sind und nicht irgendwie jetzt in München. Also da kommen sie bestimmt nicht her. Stimmt. Die kommen auch nicht aus Stuttgart, die kommen auch nicht aus Bielefeld, sondern die müssen hier irgendwo aus dieser Gegend, aus diesem Umkreis kommen. Mhm. Also es müssen irgendwelche Leute sein, die auch mehr oder weniger, die man öfters mal auf Konzerten sieht. Ich schätze mal, die sind Ü30. Meinst du? Ja, denk schon, ja. Denk könnte schon, könnte ja. Könnte sein, ja. Die Art Humor. Also, ne? Dann haben sie auf jeden Fall kein Fernsehen, das gerade aktuell ist oder irgendwas. Stimmt. Also sie machen nichts anderes. Also weil nämlich, wenn du nämlich jetzt irgendwie, wird ja immer behauptet, ja, das sind die Leute, die das und das Fernsehen machen. Nee, wenn du nämlich ein Fernsehen machst, oder jetzt, wie ich jetzt zum Beispiel eine Radiosendung, dann versuchst du deine gesamte Restenergie in dein Produkt reinzustecken und nicht in noch ein neueres, sonst verzettelst du dich komplett. Stimmt, ja. Also die müssen eigentlich vielleicht mal irgendwas gemacht haben, aber dann irgendwie keinen Bock mehr drauf oder es hat sich irgendwie verlaufen und jetzt haben sie Bock auf was Neues. Und weil deswegen machen die jetzt diesen Blog. Weil sie schreiben ja auch nicht seit gestern. Also die schreiben ja auch schon, die müssen schon vorher irgendwas geschrieben haben. Stimmt. Also müssen schon vorher irgendwie sich der Welt... dass sie schon mal was gemacht haben, ja. ...der Welt geäußert haben, ne? Und deshalb, ich bleib dran. Okay. Dann obwohl sie mich bin ja, ich auch gespannt. Obwohl sie mich eigentlich so die letzten Einträge haben mich granatenmäßig überhaupt nicht mehr interessiert. Ja, das war jetzt, das die Spannung war, ist jetzt raus. Ja, ja. Da mit Tim Renner und sowas. Und, ich weiß gar nicht, wer Tim Renner ist. Ja doch, ich habe das Buch gelesen. Ach so. Das ist so ein der ist zum Beispiel in Mannheim ist er Gastprofessor bei der okay. Musikakademie. Ja gut, da muss der hat irgendwann ein Buch geschrieben, irgendwie in den 90ern, so dass die Musikbusiness geht den Grabe runter, also, weil nämlich alles nur noch auf MP3 abfährt und iTunes ist Gott. Okay. Ah, okay. So was halt, ne? So einer ist es. So einer ist es, ne? Und dann hat er Motor Music mehr oder weniger mitgegründet, aha, weil er okay. davor bei Universal gearbeitet hat und hat dann halt Bands wie Rammstein und das ich alles groß rausgebracht. Gebracht. Okay. Und, also kein Unbekannter eigentlich. Nee. Huh. Kein Unbekannter. Und er ist jetzt irgendwie in Berlin, ist er da jetzt Kulturminister. Ah, okay. Ja. Weil er halt irgendwo, oder so was Ähnliches, ja. weil er halt irgendwie auch irgendein auf Kulturmensch. Dinge, weil er halt auf Dinge steht, wo er halt regelmäßig Einkommen bezieht und Tendenz machen kann. Wer nicht? Ja. Genau. Ja. Er kann gut labern. Das sollte man können. Ja, muss man halt. Ne? Muss halt die Leute unterhalten. Drauf. Muss immer Leute unterhalten, das ist ganz wichtig. Das muss man können, das stimmt. Und, auch als Konzertveranstalter, wenn die Band nur rumhockt und irgendwie so, sich langweilt. Springst du dann ein, sagst, hey! Nee, du musst ja zumindest schon mal gucken, ob sich langweilen oder mal fragen, wie das aussieht. Habt ihr Hunger? Wollt ihr was machen? Ja. Wollt ihr vielleicht morgen hier noch rumhängen oder so? Ja. Immer interessant. Und man unterhält sich ja natürlich dann auch immer mit der Band. Lernt jemanden kennen oder hört irgendwelche Wehwehchen von wegen, oh, mein Bass ist schon wieder kaputt. Musikerprobleme. Ja. Sowas. Ja. Jetzt bleiben wir noch bei dem Punkrock-Ödnis-Dingens, genau. bevor das Zurück. Irgendwie der Vergessenheit angerät, weil die Welt dreht sich ja schnell und irgendwann, schnell, ja, und wenn die jetzt morgen nichts mehr posten, dann interessiert sich keine Sau mehr auch, für. Auch verschwunden. Weil es ist auch schon bald, würde ich nur sagen, ist der Zenit auf jeden Fall schon längst abgelaufen bei denen. Da weil die eigentlich die guten Platten, die haben sie eigentlich haben sie schon alle irgendwie schlecht besprochen. Müssen halt nochmal schnell gute Und was Platten jetzt rauskommen. Kommt, ist es eigentlich nicht mehr viel. Mehr, ne? Ja. Das hat wahrscheinlich schon mit, als es Marathon, als spätestens bei Marathonmann war es eh vorbei, oder? Ja, die Band sagt man ja gar nichts. Mir auch nicht. Und dann ist sie noch zweimal besprochen worden, ne? Ja. Warum auch immer. Ja, warum auch immer, ne? Ne. Ich weiß es nicht. Ja, die haben sich halt zur Aufgabe gesetzt, wir nehmen irgendwelche Bands, die jetzt gerade groß die rauskommen. Interessant sind, zum Beispiel Pesco, zum Beispiel, die neue Platte, die ja abgefeiert wird überall. Ja, und die besprechen mal richtig scheiße. Ja, oder Schrappmesser. Oder Schrappmesser, auch fett rausgekommen und gleich zerrissen. Verrissen. Ja, das ist natürlich super unterhaltungswert, weil da kann man natürlich die Leser polarisieren. Ja, und die Band vielleicht auch. Die Band, die lachen. Ja, die finden es witzig. Also Schrappmesser fanden es witzig. Klar. Also, eigentlich finden sie es immer witzig. Ne? Ja. Außerdem, ne? Warum auch nicht? Jetzt kriegen sie wahrscheinlich einen Haufen noch mehr Leute, Anfragen, die unbedingt da auch genau. irgendwie schlecht besprochen werden wollen, aber ja. Dann ist der Witz auch vorbei. Ja. Denke ich. Ja, das ist es. Ja, so ist das. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nur noch 5 Minuten. Dann machen wir doch nochmal Musik. Ja, was denn? Hans-Dieter X, genau. Die spielen auch bald im Privat. Sind Kumpels von mir, Demo-Tape gerade rausgekommen. Und davon spielen wir jetzt ein Lied. Von dem Demo-Tape. Aus Darmstadt. Ah. Willst du immer so böse zu Mama und Papa sein? Ja, ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir? Halt die Fresse. I'm gonna die sich mal wieder. Irgendeinen Abendtrottel lustig machen. Dann fühlt sich dein eigenes Leben wenigstens nicht mehr so beschissen. Ja, das war hier wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger und wenn das heute nicht der 5. März war, dann handelt es sich um eine Wiederholung und zu Gast hier war der Daniel. Genau. Der im AZ Köln Konzerte veranstaltet. Genau. Und wenn man, ich mache jetzt nochmal ein bisschen Werbung. Ja, mach, wenn man das ist sich, keine Werbung übrigens, das ist Information. Information. Wenn man sich an eine von den Konzertgruppen wenden will, kann man E-Mails schreiben an krakekonzerte@gmx.de. Oder mich über Facebook suchen oder so. Ja, soll ich dich verlinken auf der Webseite? Mach mal, ja. Soll genau. ich dann, ne? Da heißt nämlich Richard Zings oder genau, sowas, ne? Zang. Zang, ja. Genau. Eigentlich heißt er Daniel, aber. Ja, das ist ein Geheimnis. Ja. Das macht ja fast jeder. Oder manche machen das, tarnen sich auf Facebook, warum auch immer. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß es auch nicht. Unmöglich. Mehr, egal. Ja. Kann man machen, mal fragen, vielleicht geht da noch was. Aber jetzt irgendwie April und Mai sind schon relativ voll mit Konzerten. Ja? Ja. Wie viele Konzertgruppen gibt's da? Ich schätze mal so 2 bis 4. Ja? Grob geschätzt, ja. Aber die Krake und... Krake... Damit hast du nichts zu tun? Doch, da mache ich auch mit Ach, Konzerten. Ach, also, aber du hast noch eine eigene oder wie? Oder bist du bei Krake? Nee, ich mach da mit. Ja. Also, bei Krake. Nutz die E-Mail-Adresse quasi, ja. So wie viele und... Ah ja. Da haben viele den Zugang zu dem genau. GMX-Konto und dann guckt jeder mal drauf. Ja, das ist so ein Verteiler und dann kriegt das jeder. Ach so, verstehe. Ja, und dann gibt es noch Black Rack-Konzerte, ist jetzt relativ neu entstanden. Mhm. Ja. Ja, in welche Richtung ist für was? Ich glaube, das ist immer abhängig von demjenigen, der gerade die E-Mails liest, aber Krake-Konzerte steht ja für Punk und ein bisschen Hardcore und alles Mögliche und ja, ich glaube, die Leute machen einfach das, worauf sie Bock haben. Ja. Das ist wahrscheinlich in jeder Konzertgruppe so, dass die Leute, die Konzerte veranstalten, ein bisschen drauf achten, worauf sie Bock haben und dann das machen. Aber ich glaube, man schließt eher Sachen aus, als dass man Sachen einschließt. Sagt zum Beispiel, ich habe keine Lust auf Skinhead-Musik oder so. Mhm. Ja, die haben dann ihre eigenen Kanäle. Ja, eben. Ja. Okay. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche wieder. Jetzt spielen wir noch die Band 2 aus Leipzig. Das habe ich mir gewünscht. Mit dem Lied Weiter Flur von ihrer Platte raus.